Wir lösen an der Somme ab. Anfang Juli 1916. Ein schöner Sommertag geht zu Ende und es will Abend werden. Die letzten Strahlen der scheidenden Sonne grüßen herüber von der Loretto-Höhe, fallen hinein in die stillen Straßen der toten Stadt Lens, gleiten über Dächer und Häuser hin in das Land, das sich dort unten ausbreitet. Auch heute, wie alle Tage in dieser Stunde, ist Ruhe in der Stellung. Bei Freund und Feind schweigen die Geschütze. Wir haben den düsteren Unterstand verlassen und stehen, den stillen Augenblick genießend, auf der Brustwehr des Grabens. Da wir uns in der zweiten Linie befinden, können wir ungestört von unserer felsigen Höhe hinunterschauen in das Gebiet, welches hinter der deutschen Stellung liegt mit seinen vielen Städtchen und Dörfern. Unten rechts ziehen sich die beiderseitigen Gräben hart vor Lens vorbei. Die Stadt selbst ist schon längst von der Bevölkerung geräumt und liegt wie ausgestorben. Wenn nur dies unheimliche Groll nicht wäre, das schon seit 2 Wochen vom Süden heraufdringt und sich wie ein Alpdruck auf die Gemüter legt. Dort unten ist die bis jetzt größte und blutigste Schlacht dieses Krieges entbrannt. Die Schlacht an der Somme. Und ob man zu Tages- oder Nachtzeit aus dem Unterstand heraustritt, immer hört man das ferne Rumpeln unzähliger Geschütze. Als wir so beisammen stehen und Vermutungen über die Ereignisse dort unten austauschen, erscheint der Melder des Zugführers auf der Bildfläche und überreicht unserem Gewehrführer einen Befehl. Unteroffizier Wilkens liest laut vor: Heute Nacht wird das Regiment aus der Stellung herausgezogen. Die Gewehrbedienungen haben sich von 22 Uhr ab zur Ablösung bereitzuhalten. 3 Tage später. Ununterbrochen tobt die Somme-Schlacht, als unsere Division am linken Flügel des Offensivgebietes eingesetzt wird. In Hamm verlassen wir den Transportzug, empfangen Stahlhelme und marschieren frontwärts. Nach 2 Stunden erreichen wir das Dorf Bargny, unseren Bestimmungsort. Es ist von Truppen überfüllt. Baracken und Zeltlager sind rundherum aufgebaut. Unsere Maschinengewehrkompanie erhält einen Platz am Kanal zugewiesen, der sich am Dorf vorbeizieht. Hier schlagen wir unser Lager auf. Mittags gibt es heute Reis mit Speck. Dazu erhält jeder einen Trinkbecher voll Wein. Nach dem Essen dürfen wir 2 Stunden ausruhen. Um den sengenden Strahlen der heißen Julisonne zu entgehen, verkrümeln sich die Leute in das Gebüsch, das die Ufer des Kanals säumt. In der Ferne rollt ununterbrochen dumpfer Kanonendonner, manchmal näher kommend, dann wieder ferner werdend. Dort, wo am Horizont weiße Wölkchen auftauchen, ist die Front. Um 15 Uhr tritt die Kompanie an. Der Hauptmann gibt bekannt, dass wir heute Nacht noch in Stellung gehen und ablösen müssen, weil die Lage sehr ernst sei. Die Gewehrbedienungen werden instruiert, die Maschinengewehre noch einmal nachgesehen und fertig gemacht, dann erhalten wir Lebensmittel. Die Verpflegung fällt viel reichlicher aus als sonst. An Rauchwaren gibt es sogar doppelt so viel. Wir befinden uns ja auch im Großkampfgebiet. Ferner erhält jeder Schütze 2 eiserne Portionen und außer 2 Feldflaschen Kaffee 3 Flaschen Selterwasser. Wir fangen an, unsere Sachen zu packen, denn zu etwas anderem hat man keine Ruhe mehr. Befohlen ist Sturmgepäck. Der Gewehrführer unseres Gewehres, Unteroffizier Wilkens, teilt seine Bedienung ein. Thiel ist Richtschütze und hat das Gewehr zu tragen. Brandt und Werner schleppen je 2 Kästen Patronen und ich einen Rucksack mit 15 Flaschen Selterwasser. Reserveteile und Wasserkessel trägt Wilkens selbst. Der Gewehrschlitten wird diesmal nicht mitgenommen. Dafür ist am Gewehr eine Stütze angebracht. Außer den erwähnten Sachen hat jeder noch sein Gepäck zu schleppen. Inzwischen ist es 19 Uhr geworden. Da tritt das Bataillon zum Feldgottesdienst an. Ein katholischer Geistlicher erteilt die Kommunion. Das gibt uns sehr zu denken. Selten wurde, ehe wir in Stellung gingen, erst Gottesdienst abgehalten. Zwischen die ernsten Worte des Geistlichen mischt sich das ferne Rumpeln der Geschütze an der Front. Die Gesichter der Leute werden immer ernster. Es ist allen klar, dass es in einen Kampf geht von bisher nie erlebter Härte. Vielleicht geht es auf verlorenen Posten. In größeren Abständen marschieren die Infanteriekompanien los. Als wir aufbrechen, ist es bereits 20 Uhr. Auf Feld- und Fußwegen geht es der Front zu. Die Straßen zu benutzen ist unmöglich. Sie sind überfüllt von Munitionskolonnen und allen möglichen Fahrzeugen. Teilweise liegen sie unter feindlichem Artilleriefeuer. Schon begegnen uns Verwundete. Ihre Uniformen sind staubig und zerrissen, blutig sind ihre Verbände. So kommen sie daher, geschwankt und starren vor sich hin. Ihre Augen blicken matt, auf den Gesichtern liegt das Grauen. Das Grauen des Todes, dem sie knapp entronnen sind. Sie kommen aus einer Hölle, in die wir hinein müssen. Wir sind nun auf das Schlimmste gefasst. Es wird dämmerig. Der Abendwind führt Brandgeruch mit sich. Unser Weg geht vorbei an eingebauten, schweren Geschützen, bei deren unverhofften Abschüssen man zusammenschreckt. Ein Dorf taucht auf, mehrere Häuser brennen, der Ort wird beschossen. Im Laufschritt eilen wir hindurch, Granaten heulen in der Luft, die Front naht. Schnell bricht die Nacht herein, am Himmel blinken die ersten Sterne. Ein Schlosspark nimmt uns auf. Am Wegrande sitzt eine Kompanie Infanterie, hier sammelt sich das Bataillon. Man wartet auf das Vorkommando, das die einzelnen Kompanien in die Stellung führen soll. Mächtig rollt der Geschützfeuerdonner. Im Park schießt eine schwere Batterie ununterbrochen, das Warten ist unheimlich. Eine Stunde schon liegen wir hier und wissen nicht, was werden soll. Rundum tobt Gefechtslärm, ein Glück, dass der Gegner den Park nicht beschießt. Endlich erscheint unser Zugführer, Vizefeldwebel Reimann. Zu seinem Zuge gehören außer unserem noch zwei weitere Gewehre. Zug Reimann bricht auf. Der Weg senkt sich in eine Talmulde, Artilleriemulde wird sie genannt, denn sie steht voller Geschütze. Man kann es deutlich am Aufzucken des Mündungsfeuers feststellen. Überall schlagen feindliche Granaten ein. Da und dort krepieren Schrapnells. Die Artilleriestellung liegt unter starkem feindlichem Feuer. Auch die Straße, die unten entlang führt, wird stark beschossen. Dieses Tal müssen wir durchqueren. In flottem Tempo geht es abwärts. Geschütze bellen links, rechts, vor uns und hinter uns. Ein Höllenlärm. Kurz vor uns schlägt eine schwere Granate ein. Alle ducken sich. Wir laufen in Abständen von ein paar Metern, einer hinter dem anderen. An einer zerschossenen Feldscheune machen wir erst einmal Halt, um wieder zu Atem zu kommen. Dann geht es in raschem Schritt weiter. Wir erreichen die gefährdete Straße. Die Einschläge der Granaten fallen dichter. In wahnsinnigem Tempo jagt eine Munitionskolonne vorüber. Wir setzen über die Straße hinweg. Zertrümmerte Fahrzeuge und tote Pferde liegen am Rand. Ganz nahe heult eine Granate, sie krepiert einige Meter abseits im Feld. Wir stürzen weiter. Brand rutscht in ein großes Granatloch, mit seinen schweren Kästen kann er sich nur mühsam erheben. Ich helfe ihm, dann eilen wir den anderen wieder nach. Die Nacht ist warm und der Schweiß rinnt von der Stirn, mein ganzer Körper ist in Schweiß gebadet. Vor uns platzt noch eine Gruppe Schrapnells und wir ducken uns. Auf der anderen Seite der Straße steigt das Gelände wieder bergan. Die Artilleriemulde haben wir glücklich hinter uns. Beim Aufblitzen des Mündungsfeuers noch vor uns feuernde Batterien sehen wir die Umrisse zerschossener Häuser. Auch links und rechts der Straße tauchen Ruinen auf. Es ist das Dorf Garnemont. Am Ausgang des Dorfes befindet sich in einem Keller der MG-Gefechtsstand. Unser Hauptmann ist schon hier, als wir eintreffen. Wir müssen wiederum warten, denn die Leute, die uns weiterführen sollen, sind noch nicht eingetroffen. Außerdem fehlt noch der andere Zug, der ein Stück mit uns gehen soll. Im Dorf schlagen Granaten ein. Zwischen zerfallenem Gemäuer suchen wir Schutz, denn die vorhandenen Keller sind voller Leute. Gespensterhaft stehen die Ruinen der Häuser und zerschossene Bäume in der hellen Sommernacht. Es riecht nach Moder und Brand. Durch eine Häuserlücke sehen wir Leuchtkugeln steigen. Die Front ist schon sehr nahe. Ich bin müde, möchte am liebsten schlafen. Ich setze mich auf einen Mauerrest. Thiel hat schon auf dem Hof einen Ziehbrunnen entdeckt und auch eine meiner Feldflaschen, die ich bereits ausgetrunken hatte, mit Wasser gefüllt. Eine schwere Granate schlägt mitten auf dem Hofe ein, eine zweite gleich hinter dem Haus. Wir drücken uns dicht an die Wand, Steine und Erdklumpen fallen und rieseln zwischen Dachsparren und Baumgeäst. Hier ist dicke Luft, es wird Zeit, dass wir verschwinden. Endlich kommen die noch fehlenden Gewehrbedienungen an. Sie hatten Verluste gehabt und sich daher verspätet. Zwei Mann sind schon verwundet. Dann treffen auch die Führer ein. Reimann kommt aus dem Keller. Sein Zug löst in erster Linie ab und soll sofort aufbrechen. Jetzt wissen wir endlich, was uns blüht. Schwerfällig erheben wir uns. Wir gehen durch das Gehöft. Kurz hinter diesem nimmt uns ein verdeckter Laufgraben auf. Nur langsam kommen wir in ihm vorwärts. Abgelöste Truppen gehen zurück und drängen sich an uns vorbei. Der Graben ist nicht breit. Dazu ist es stockdunkel darin. Man sieht den Vordermann nicht und muss immer mit der Hand nach vorn fühlen, damit man den Anschluss nicht verliert. Ab und zu tritt eine Stockung ein, denn vor uns befindet sich eine Infanteriekompanie, die ebenfalls nur langsam vorwärts kommt. Schwer lastet der Rucksack mit den vielen Flaschen auf meinem Rücken und der ungewohnte Stahlhelm drückt hart auf die Schläfen. Immer, wenn wir einmal stehen bleiben müssen, lehne ich mich an die Grabenwand, denn ich bin müde zum Umfallen. Man schläft direkt im Stehen ein. Wenn wir bloß erst an Ort und Stelle wären. Es ist bereits 0 Uhr und seit 20 Uhr sind wir nun schon unterwegs. An manchen Stellen ist der Graben eingeschossen, so dass man über die hereingerutschte Erde hinwegklettern muss. Unendlich scheint der Graben. Immer wieder drängen andere Truppen vorbei, die Verwundete und auch Tote mitschleppen. Wilkens ruft seine Leute oft beim Namen, um festzustellen, ob sie noch alle vorhanden sind. Dumpf dringen die Einschläge krepierender Granaten an unser Ohr. Wieder einmal sind wir ins Stocken gekommen und warten. Über mir befindet sich ein Loch in der Deckung des Laufgrabens. Ich sehe ein Stückchen Himmel, an dem ein Stern funkelt. Ein kleiner Lichtblick in dieser Trostlosigkeit. Ein Hoffnungsstern. Wieder drängen sich Leute vorbei, fluchend und schimpfend. Es sind bayerische Lanzer, die von uns abgelöst werden. Gern würden wir diesen Graben verlassen und über Deckung eilen. Dies ist aber nicht möglich, weil wir uns verlaufen würden. Und dann liegt das Gelände unter starkem Maschinengewehr und Artilleriefeuer. Endlich hört auch einmal der verdeckte Laufgraben auf. Durch mehr oder weniger zertrümmerte Gräben gelangen wir in die zweite Linie. Die Infanteriekompanien haben bereits abgelöst. Die Stellung selbst sieht einer solchen kaum ähnlich. Selten kann man noch den Verlauf eines Grabens erkennen. Wie mag es da in der ersten Linie aussehen? Ein von Granaten vollständig eingeebneter Graben führt dorthin. Wir springen über Trichter und fallen in andere hinein. In meinem Rucksack klirren die Flaschen. Wenn eine Leuchtkugel aufsteigt, legen wir uns schnell nieder. Sobald aber der Lichtkegel verblasst, rennen wir weiter. Wieder falle ich in einen großen Trichter, die Flaschen klirren recht verdächtig. Als ich mich aufrapple, tropft das Selterwasser auch schon durch den Rucksack. Abgehetzt erreichen wir unser Ziel. Einen vollständig zusammengeschossenen Graben ohne Unterstände. Das also ist die erste Linie. Die Gewehrbedienung, die wir ablösen, hat schon ihre Sachen gepackt. Schleunigst verschwinden die Leute. Die anderen beiden Bedienungen unseres Zuges lösen weiter links ab. Sofort richten wir uns in den Löchern unserer Vorgänger ein, so gut es geht. Das Gewehr wird gleich auf dem Gewehrstand aufgebaut. Damit es jederzeit schussbereit ist, müssen nachts zwei Mann daran Posten stehen. Thiel und Brandt übernehmen die erste Wache. Inzwischen habe ich meinen Rucksack ausgepackt. Zwei Flaschen sind zerbrochen, Wilkens knurrt. Werner wundert sich, dass nur zwei kaputt sind. Wir haben jetzt nur noch 13 Flaschen und unsere Feldflaschen sind ziemlich leer. Es heißt also einteilen. Nachdem wir noch etwas gegessen haben, kriecht jeder in ein Loch. Die durchgeschwitzten Kleider legen sich kühl an den Körper. Mich fröstelt. Es ist bereits 3 Uhr und im Osten dämmert der Morgen. Der Rest der Nacht wird etwas ruhiger. Der Feind schießt zwar immer noch in das Hintergelände und auf unsere Artilleriestellung. Als Werner und ich die beiden anderen nach einer Stunde ablösen, ist es schon hell. Ab und zu zieht eine schwere Granate über uns hinweg, manchmal tackt ein Maschinengewehr. Am Morgen kommt Reimann und instruiert uns. Vor dem Graben ist allerdings nicht viel zu sehen, nur ein großes Trichterfeld. Gegen 9 Uhr fängt die feindliche Artillerie wieder an, die Stellung zu bearbeiten. Hauptsächlich unser erster Graben wird in Mitleidenschaft gezogen, obwohl nicht mehr viel kaputt zu schießen ist. Die Kompanien erleiden starke Verluste, da nur wenig Deckung vorhanden ist. Heiß brennt die Sonne vom Himmel. Ein starker Leichengeruch macht sich bemerkbar. Die Granaten graben schon in Verwesung übergegangene Tote aus und streuen sie in alle Richtungen umher. Der Gestank nimmt uns den Appetit zum Essen. Bloß trinken möchte man immerzu, aber unser Wasser ist schon knapp. Am Tage braucht nur ein Mann Posten zu stehen. Das Gewehr liegt wegen des Artilleriefeuers mit einer Zeltbahn zugedeckt am Fuße des Postenstandes. Wir hocken in unseren Löchern und verdösen die Zeit, die nur langsam vergehen will. Staubwolken und Pulverdampf ziehen über die Stellung hinweg. Am Nachmittag steigert sich das Artilleriefeuer bis zur Unerträglichkeit. Eine Granate nach der anderen sitzt im Graben, manchmal liegen die Einschläge auch unseren Löchern bedenklich nahe und die Erdklumpen kommen hereingerollt. Wir atmen trockenen Staub und beißenden Pulverdampf. Der sehr schlechte Graben bietet der ganzen Besatzung nur wenig Schutz. Neue Verluste treten ein. Die Beschießung hält den ganzen Nachmittag an. Erst als die Sonne sinkt, lässt es der Gegner genug sein. Da kommt Reimann wieder. Er bringt die Mitteilung, dass wir in der kommenden Nacht weiter nach vorn gehen und uns da eingraben werden. Die erste Linie, die hier weit zurückgebogen ist, wird weiter nach vorn verlegt. Der feindliche Graben liegt noch ungefähr 400 Meter von hier entfernt. Als die Dunkelheit eintritt, machen wir uns fertig. Ein paar Züge Infanterie gehen schon los. Etwas später brechen auch wir auf. Der Weg führt über ein Getreidefeld. Ein Trichter ist neben dem anderen, manchmal schwankt der Boden. Das sind Massengräber. Furchtbarer Leichengestank erschwert das Atmen. Der Gegner drüben schießt oft Leuchtkugeln hoch. Wir kauern uns nieder oder springen in die Trichter. Ich trete dabei auf eine in Verwesung übergegangene Leiche. Sie ist ganz weich, ich bin mit einem Stiefel eingesunken. Nun verfolgt mich der Gestank auf Schritt und Tritt. Je näher wir unserem Ziel kommen, umso seltener werden die Trichter. Nun sind wir da. Infanteristen haben den neuen Graben schon abgestochen und beginnen ihn auszuwerfen. Nachdem unser Standort angewiesen ist, legen wir ab. Die beiden anderen Gewehre kommen wieder weiter links. Wir müssen sofort einen Gewehrstand schaffen. Auch ein Stück Graben gehört dazu. Jetzt heißt es schanzen, aber möglichst geräuschlos. Wir befinden uns in einem Kornfeld ungefähr 200 Meter weiter vor unserer ersten Stellung. Der Wind ist günstig. Niemand darf hier laut sprechen. Verständigung erfolgt nur im Flüsterton. Der Boden ist leicht und lässt sich gut graben, aber man schwitzt trotzdem. Der unstillbare Durst, der uns schon den ganzen Tag quälte, macht sich noch mehr bemerkbar. Wir müssen mit unserem Wasser sehr sparsam umgehen, denn jeder besitzt nur noch eine Flasche. Der Gegner schießt viele Leuchtkugeln. Wahrscheinlich fühlt er sich unsicher. Plötzlich streut er mit Maschinengewehren das Gelände ab. Blitzschnell werfen wir uns nieder und drücken die Nase in den angefangenen Graben. Zur Rechten wird ein Mann verwundet. Als die Luft wieder rein ist, buddeln wir weiter. Ehe der Morgen graut, ist der Graben so tief, dass sich die annähernd 200 Mann starke Besatzung darin verbergen kann. Er ist allerdings noch sehr schmal. Jeder hat sich ein Loch in die Seitenwand gegraben, um tagsüber darin liegen zu können. Der Graben selbst muss für den Durchgang frei bleiben. Die frische Erde wird sehr gut zugedeckt. Wir rupfen Getreide aus und legen die Halme darauf. Auch überdecken wir den ganzen Graben, damit uns die feindlichen Flieger nicht gleich am ersten Tag finden können, sonst käme hier keiner davon. Von den Postenständen aus kann man das Vorgelände gut beobachten, ohne aber dabei vom Gegner gesehen zu werden. Nach unserer Arbeit legen wir uns zur Ruhe. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, als ich munter werde. Wir brauchen keinen Posten zu stellen und haben den ganzen Tag Ruhe, soweit der Gegner sie uns gönnt. Granaten rauschen über uns hinweg. Die Franzosen beginnen ihr Tagewerk, das Artilleriefeuer auf die Stellung. In unseren Löchern wird es nach und nach langweilig. Keiner darf den Graben verlassen. So bleibt man eben liegen, wo man liegt. Sonnenstrahlen stehlen sich durch die Halme. Aus den reifen Ähren fallen Körner aus. Sie können ja nicht geerntet werden. Als hier gesät wurde, lag das Gebiet noch weit ab von der Front. Jetzt ist das Feld von Granaten zerwühlt. Das Getreide liegt zertreten am Boden. Ich krieche zum Gewehrstand. Da sitzen Wilkens und Brandt. Sie schauen mit dem Feldstecher durch die Halme. Viel kann man nicht sehen durch den kleinen Ausguck. Vor uns liegt ein zertrümmertes Dorf und auf dem Vorfeld eine Menge aufgedunsener Pferdeleichen. Von diesen rührt der fürchterliche Gestank her, der die Luft verpestet. Während wir uns unterhalten, kommt Reimann angekrochen. Anhand einer Karte erklärt er unsere Lage. Das Dorf vor uns heißt Estree. Die vielen Pferdekadaver liegen noch von einem französischen Kavallerieangriff da, der vor kurzem hier erfolgte, aber abgewehrt werden konnte. Jetzt sitzen wir mittendrin und können kaum atmen vor Gestank. Ein unüberwindbarer Ekel verleitet uns das Essen. Bloß trinken und immer wieder trinken möchte man. Dazu brennt die Sonne unbarmherzig auf uns herunter. Der Schweiß rinnt von der Stirn, auch wenn man still sitzt. Heute sind wir erst den zweiten Tag in der Stellung und ich habe nur noch eine halbe Flasche Wasser und die anderen nicht viel mehr. Manche haben gar nichts mehr. Wir haben die Flaschen in die Erde gebuddelt, damit das Wasser so kühl wie möglich bleibt. Wilkens besitzt noch zwei, er will sie als eiserne Portion aufbewahren. Am Mittag hocke ich mit Thiel am Gewehrstand. Drüben beim Gegner rührt sich nichts. Sein erster Graben zieht sich durch das Dorf Estree. Er ist also noch 200 Meter von uns entfernt. Vor dem Ausguck leuchtet eine rote Mohnblume in der heißen Sommerglut. Ein Windhauch trägt uns eine Brise Leichengestank zu. Zwischen den verwesenden Pferdekadavern liegen tote Franzosen. Vielleicht haben sie die Pferde geritten, die um uns liegen. Rechts von uns grinsen zwischen gebrochenen Halmen die schwarz-blauen Schädel zweier gefallener französischer Kolonialsoldaten. Ein solches Regiment hatte beim Beginn der Offensive vor Estrie angegriffen. Die Sonne steht hoch am Himmel und brennt direkt auf den Graben herab. Wenn auch Halme darüber gedeckt sind, es hilft nicht viel. Im Gegenteil, kein Luftzug kann durch den Graben streichen. Und so sitzen wir wie in einem Backofen. Wenn nur erst die kühle Nacht wieder da wäre. Thiel ist infolge der Hitze eingenickt. Mag er schlafen, es braucht ja nur einer aufzupassen. Während mir die Schweißtropfen von der Stirn rennen, lasse ich meine Gedanken umherschweifen. Ich will wenigstens an etwas Angenehmes denken. Bald bin ich mit meinen Gedanken in der Heimat. Wie gerne möchte ich jetzt im Schatten der alten großen Linde sitzen, die neben dem Vaterhause steht und unter welcher ich als Kind oft spielte. Sie wird jetzt blühen. Im Dorf hat wohl die Ernte begonnen und die Kirschen sind reif. Auf dem Kirschbaum sitzen und Kirschen essen, das wäre etwas für meinen Durst, der immer unerträglicher wird. Ich grabe meine Flasche aus und nehme einen Schluck von dem warmen, faden Selterwasser. Thiel wird wach, er sieht mich trinken, nun holt er auch seine Flasche hervor und tut dasselbe. Dann erzähle ich ihm meine Gedanken. Das verstärkte Artilleriefeuer des Gegners reißt uns wieder zurück in die raue Wirklichkeit. Es ist 14 Uhr. In dem Teile, den wir gestern besetzt hielten, liegt heute niemand. Hier vorn ist es vorläufig noch sicherer als dort hinten, denn der Gegner weiß noch nichts von unserem neuen Graben. Den ganzen Nachmittag ziehen Granaten aller Kaliber über uns hinweg. Splitter schwirren bis zu uns heran. Die ganze Stellung wird jeden Tag umgeackert. Die Besatzung der zweiten Linie liegt in dem wahnsinnigen Feuer, während wir, zwar abgeschnitten von allem, im freien Feld auf Vorposten ausharren müssen. Um die Langeweile zu vertreiben, legen wir uns im Graben beieinander, denn den ganzen Tag kann man nicht schlafen. Brandt öffnet seine Brieftasche. Bilder von nackten Weibern wandern von Hand zu Hand. Dabei fallen Kritiken und allerlei Bemerkungen. Dem einen gefallen die Schlanken, dem anderen die Dickeren. Thiel gefallen sie alle. Er meint, wenn nur eine lebendig hier wäre, würde es nicht so langweilig sein. Wir geben ihm recht. Reimann kommt durch den Graben gekrochen. Brand sammelt schleunigst seine Bilder ein. Reimann hat aber anderes im Sinn. Einige Meter hinter unserem Graben liegt ein abgeschossenes französisches Flugzeug. Er will heute Nacht versuchen, den Motor herauszunehmen. Dabei soll ihm Thiel helfen. Thiel ist von Beruf Maschinenschlosser. Als Reimann wiedergegangen ist, werden Witze erzählt. Hier hat Thiel etwas ganz Besonderes los. Er ist ein waschechter Berliner. So vergehen die Nachmittagsstunden rascher. Als der Tag zu Ende geht, flaut die Artillerietätigkeit etwas ab, um nach einstündiger Pause umso heftiger wieder einzusetzen, dieses Mal auf die rückwärtigen Stellungen. Der Franzose regelt die Zugangswege wieder einmal gründlich ab. Er weiß sehr genau, dass um diese Zeit Lebensmittel, Material und Munition in die Stellung gebracht werden. Und wir warten mit Schmerzen auf die Verpflegung. Brot haben wir wohl noch, auch Fleischbüchsen. Sie dürfen aber nur in äußerster Not und auf Befehl angebrochen werden. Aber uns fehlt etwas zu trinken und zu rauchen. Das vorhandene Brot ist von der Hitze so ausgetrocknet, dass es nicht ohne Wasser rutschen will. Nachdem die Dunkelheit hereingebrochen ist, wird weiter gebuddelt. Der Graben muss tiefer und breiter gemacht werden. Die Infanteristen sollen auch, wenn es irgend möglich ist, einen Laufgraben nach dem ehemaligen ersten Graben auswerfen, damit bei Tage Verbindung nach hinten vorhanden ist. Reimann und Thiel, die sich unterdessen an dem Flugzeug zu schaffen machen, geben ihr Vorhaben bald wieder auf, weil sie in der Dunkelheit nichts sehen können und Licht auf keinen Fall angezündet werden darf. Dadurch, dass der Franzose oft das Gelände mit Maschinengewehrfeuer abstreut, treten bei uns wieder Verluste ein. Gegen 23 Uhr schickt Reimann von jedem Gewehr einen Mann in die zweite Linie zum dortigen Zugführerunterstand zurück. Dorthin soll heute Nacht die Verpflegung gebracht werden. Von unserem Gewehr ist Werner mitgegangen. In einem Abschnitt weiter links steigen plötzlich rote Leuchtkugeln. Heftiges Artillerie- und Maschinengewehrfeuer setzt ein, wahrscheinlich ein französischer Angriff oder Patrouillenvorstoß. Nach einer Stunde ist alles wieder ruhig. Nur vereinzelt tackert hier und da ein Maschinengewehr. Bei der Arbeit habe ich meinen letzten Rest Wasser ausgetrunken, in der Hoffnung, dass in dieser Nacht noch Neues eintrifft. Denn es wird allerhöchste Zeit. Jeder jammert nach Wasser, jeder hat Durst. Nach einigen Stunden kommen die drei Mann wieder und bringen nichts weiter mit als drei ausgedörrte Brote. Die Enttäuschung ist groß. Die Verpflegung war nicht eingetroffen und die Leute mussten wieder nach vorn, weil es später zu hell wird. Da die Infanteristen ebenfalls nichts erhalten haben, muss die ganze Grabenbesatzung einen langen, heißen Tag da vorn sitzen, ohne einen Tropfen Wasser, denn tagsüber ist jede Verbindung nach hinten fast unmöglich. Werner erzählt, dass es in der zweiten Linie fürchterlich aussieht. Die dort liegenden Kompanien hätten große Verluste aufzuweisen, jedoch Wasser konnten sie dort bis heute Nachmittag aus einem in der Nähe liegenden Brunnen holen. Nun ist aber auch dieser von einer Granate verschüttet worden. Das Wasser eines anderen, in der Nähe befindlichen Brunnens ist nicht genießbar, weil eine Leiche drin liegt. Ehe der Morgen anbricht, decken wir wieder alle frische Erde gut zu. Ein Offizier überzeugt sich, ob dies geschehen ist, denn davon hängt viel ab. Der Gegner darf keine Bodenveränderung erkennen. Es wird hell und die von der Infanterie zurückgeschickten Leute, die Verpflegung und Wasser holen sollten, sind immer noch nicht zurückgekehrt. Wie mag der Tag wohl enden? Nun ist es hell. Wir verkriechen uns in die Löcher. Brand steht Posten am Gewehr. Gegen 9 Uhr werde ich wach. Ein französisches Flugzeug fliegt ziemlich flach über unserem Graben entlang. Kein Mensch rührt sich. Der Flieger scheint etwas zu suchen. Wahrscheinlich hat der Franzmann Lunte gerochen. Gut sitzendes Schrapnellfeuer zwingt den Flieger abzudrehen. Er verschwindet hinter der feindlichen Linie. Ich krieche zum Gewehrstand, denn ich muss Thiel ablösen. Wilkens sitzt auch schon mit da. Sie zeigen mir den Wasserkessel. Er ist leer. Thiel fand ihn, als er Brand ablöste, im Graben. Infanteristen sollen ihn angeblich ausgetrunken haben. Im Gewehr haben wir wohl Wasser, das aber bei einem eventuellen Angriff nicht ausreichen würde. Wilkins schickt mich mit dem Wasserkessel los. Mir bleibt nichts anderes übrig, als von Mann zu gehen und Urin zu sammeln, bis der Wasserkessel voll ist. Jetzt brauchen wir schließlich keine Angst mehr zu haben, dass er ausgetrunken wird. Drei Artilleristen, die in der Morgendämmerung noch hier vorgekommen sind, kriechen durch den Graben und fragen nach dem Kompanieführer. Unsere Batterien sollen sich der neuen Stellung entsprechend einschießen. Das geschieht ganz unauffällig. Einige Granaten krepieren im Vorfeld, die erste bedenklich nahe. Nach erledigter Aufgabe machen die Artilleristen sich wieder auf den Rückweg, den sie nur auf dem Bauche kriechend zurücklegen müssen, denn der Verbindungsgraben nach der zweiten Linie ist nicht fertig geworden. Als wir so dasitzen, kommt unser Hauptmann plötzlich durch den Graben. Er will uns ermutigen. Er weiß, dass keine Verpflegung eingetroffen ist und berichtet, dass die Küchen nur teilweise herankommen konnten und deren Verpflegung wiederum nur zu kleinen Teilen in die Stellung gelangt sei. Er verspricht uns zu helfen. Wir sollen nur noch den einen Tag aushalten. Wilkins bekommt eine Schachtel Zigaretten, die wir kameradschaftlich teilen. Der Hauptmann kriecht weiter zu den anderen beiden Gewehren. Wir dürfen eine eiserne Portion anreißen. Schnell werden die Spirituskocher herangeholt. Es ist wenigstens etwas Feuchtes in den Mund. Nach einer Stunde macht sich der Hauptmann wieder auf den Rückweg, den er ebenfalls, wie die Artilleristen, auf dem Bauche kriechend zurücklegen muss. Die ehemalige erste Linie liegt heute schon am Vormittag unter feindlichem Feuer. Die Sonne steigt höher und brennt heißer als je zuvor. Mittags lastet unheimliche Sommerschwüle auf dem Trichterfeld. Die aufgetriebenen Pferdeleichen platzen auseinander und die herausfließenden Eingeweide verbreiten einen furchtbaren Gestank. Ich krieche zu Werner hin, weil ich vor Durst nicht mehr schlafen kann. Man sitzt hier in seinem Loch, rund um Grabenwand. Nur zwischen den Halmen, die über den Graben gedeckt sind, lugt ein Stückchen blauer Himmel hindurch. Werner klagt mir sein Leid. Als Landwirt lässt es ihm keine Ruhe, dass er gerade jetzt hier in Frankreich im engen Graben sitzen muss, während daheim sein Getreide reif auf den Feldern der Ernte wartet. Thiel kommt als Dritter heran. Wir versuchen uns durch Kartenspiel die Zeit zu vertreiben, es will aber keine rechte Lust aufkommen. Der Durst macht ganz stumpf, die Zunge schwillt im Munde. Die beiden Flaschen, die Wilkins als eiserne Portion aufgehoben hatte, sind ebenfalls verschwunden, trotzdem er immer darauf gesessen hatte. Wenn nicht das fürchterliche Feuer auf der Stellung liegen würde, könnte man einen Versuch machen, nach Garnemont zu gelangen. Es ist allerdings sehr weit. Thiel will es heute Nacht auf jeden Fall versuchen. Trinkwasser müssen wir haben. Nachmittags schwillt das feindliche Artilleriefeuer zum Trommelfeuer an und liegt auf dem ganzen Stellungssystem. Schwere und leichte Kaliber heulen knapp über uns hinweg. Kaum sind Abschüsse und Einschläge auseinanderzuhalten. Viele Granaten schlagen recht kurz hinter unserem Graben ein, einige sogar mitten darin, wodurch einige Leute verwundet werden. An den beiden Flügelpunkten, wo der neue Graben in den alten ersten einmündet, ist er sogar arg zerstört. Wir atmen wieder Staub und Rauch und unsere Kehlen werden noch trockener. Auch unsere Artillerie schießt heute sehr lebhaft. Wahrscheinlich ist sie verstärkt worden. Bisher konnte sie nicht recht aufkommen. Wir kauern in unseren Löchern. Man erwartet einen Angriff. So geht auch dieser Tag zu Neige. Der Gegner trommelt ohne Unterbrechung. Erst gegen 22 Uhr lässt er eine Pause eintreten oder vielmehr, er verlegt das Feuer auf Anmarschwege und Artilleriestellung. Von den anderen beiden Gewehren kommen zwei Mann, um Verpflegung zu holen. Von unserem Gewehr muss ich mit. Weil es gerade ruhiger geworden ist, gehen wir sofort los. Wir erreichen durch den flachen, engen Laufgraben, der eben ausgehoben wird, den ehemaligen ersten Graben. Vom Graben ist eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Wir hüpfen über Löcher und Trichter. Schwitzend kommen wir in der zweiten Linie an. Hier sieht es auch so toll aus. Die Grabenwände sind eingestürzt und die Stollen zusammengequetscht. An manchen Stellen gleicht der oft zusammengeschossene und immer wieder ausgeschaufelte Graben einem breiten Hohlweg. Kaum finden wir den Unterstand des dort liegenden Zugführers, zu dem die Verpflegung gebracht werden soll. Als wir da ankommen, ist noch niemand von den Essensträgern da. Der Zugführer vertröstet uns zu warten. Er hat selbst auch gar nichts mehr. Heute käme bestimmt etwas, meint er. Der Hauptmann hätte es versprochen. Wir warten 2 Stunden und ärgern uns schon, dass wir gerade jetzt, wo es ruhiger ist, hier sitzen müssen. Wenn die Schießerei wieder losgeht, werden sie schon kommen. Endlich aber erscheinen sie. Eine Menge Leute kommen in den Unterstand. Sie bringen nicht nur Lebensmittel und Wasser, sondern auch die 2. Bedienung mit, die uns ablösen soll. Noch ist es ruhig. Wir drängen zum Weitergehen, um den Augenblick auszunutzen. Obwohl die Leute abgehetzt sind, begreifen sie die Lage. Nach einigen Minuten Rast brechen wir auf nach vorn. Wir helfen tragen, damit wir schneller vorwärts kommen. Die Ablösungen sind mit großer Mühe in die Stellung gelangt. Die Kameraden fragen nach allen möglichen und wundern sich über die Gräben, die kaum vorhanden sind. Sie sind genauso enttäuscht, wie wir es waren, denn eine solche miserable Stellung haben wir noch nie gehabt. Als wir in der ehemaligen ersten Linie anlangen, setzt mit einem Male ein Feuerüberfall ein. Wir rennen durch den inzwischen tiefer geschaufelten Laufgraben, um so schnell wie möglich nach vorn, um aus dem Feuerbereich herauszukommen. Bald haben wir die Hauptgefahrenzone hinter uns. Als wir im neuen Graben ankommen, steht alles an den Gewehren. Die anderen beiden Ablösungen eilen weiter zu den Gewehren, die weiter links von uns liegen. Was schon nachmittags vermutet wurde, scheint sich zu bestätigen. Der Franzose will angreifen. Er trommelt noch einmal. Aus dem Graben hinter uns gehen dauernd Leuchtkugeln hoch, die das Vorgelände genügend erhellen. Aus unserem Grabenstück sollen vorläufig noch keine geschossen werden. Nach dem Artilleriefeuer zu schließen, hat der Gegner uns immer noch nicht entdeckt. Die Ablösung hat für jeden Mann von uns 1 Flasche Selterwasser mitgebracht, die wir noch während des Feuers langsam austrinken, denn wir werden so bald wie möglich hier verschwinden und in Garnemont ist ja ein Brunnen. Während wir unser Gepäck zusammensuchen, geht links eine rote Leuchtkugel hoch. Im gleichen Moment sehen wir auch auf dem erhellten Gelände vor uns Gestalten laufen. Die Infanteristen schießen rote Leuchtkugeln. Der Franzose greift auf der ganzen Linie an. Ich sehe auf die Uhr. Es ist 2 Uhr. Eine Welle von Gestalten bewegt sich auf uns zu. Unzählige Leuchtkugeln erhellen das Vorfeld. Dazwischen steigen die roten Sperrfeuerzeichen, die sich weiter nach hinten verpflanzen. In der nächsten Minute fegt das deutsche Sperrfeuer zwischen die Reihen der Angreifer. Sofort fangen unsere Maschinengewehre an zu schießen. Und 6 Gewehre schleudern 1000-fachen Tod. Die Angreifer sind verdutzt. Ihre Sturmreihen geraten in Unordnung. Die meisten Leute rennen schneller vorwärts, allerdings kommen sie nicht weiter. Bald ist vor uns überhaupt nichts mehr zu sehen. Wir drehen unser Gewehr nach rechts und bestreichen die dort noch vorwärts stürmenden Angreifer, aber bald ist auch da keine Gefahr mehr. Mit solchem Widerstand haben die Franzosen nach dieser eingehenden Artillerievorbereitung nicht gerechnet. Ihre Sturmreihen sind zersprengt. Einzeln hüpfen die übrig gebliebenen von Trichter zu Trichter ihrem Graben zu. Deutlich hören wir das Jammern vor uns liegender Verwundeter. Einige scheinen uns sogar sehr nahe zu liegen. Unser Sperrfeuer flaut ab, nur der französische Graben wird noch bearbeitet. Reimann hält es nicht für notwendig, dass wir noch länger bleiben. Wir nehmen unsere Sachen auf und machen uns davon, um in der Ruhe nach dem Sturm aus der Stellung zu kommen. Wir sind heilfroh, dass wir abgelöst werden, denn das Grabenstück ist ja nun dem Gegner bekannt. Morgen werden die französischen Granaten dafür sorgen, dass es verschwindet. Es wird Zunder geben und nicht zu knapp, sagt Wilkens zu dem hierbleibenden Gewehrführer beim Weggehen. Wir müssen uns beeilen, dass wir vor Tagesanbruch noch die Artilleriestellung passieren. 1/2 Stunde später haben wir schon Garnemont hinter uns. Die französische Artillerie schweigt. Der Tag graut. Nur ab und zu sucht eine deutsche Granate ihren Weg hoch durch die Luft, um drüben in der feindlichen Stellung ihr Ziel zu finden. Wir gehen über die zerschossene Straße, die das Tal entlang führt und uns noch in guter Erinnerung ist. Der umgekippte Munitionswagen und die toten Pferde liegen immer noch hier. Das eine ist von einer Granate ziemlich zugeschüttet. Die Feldscheune, an der wir vor einigen Tagen rasteten, ist nur noch ein großer Trümmerhaufen. Wir lassen sie rechts liegen und gehen über die mit Trichtern besäten Felder an zerstörten Ortschaften vorbei, die Anhöhe hinauf. Jetzt haben wir auch die Artilleriemulde wieder hinter uns. Ein schöner Morgen dämmert herauf. Wir fühlen uns geborgen und wieder frei von aller Bedrängnis. Mit wachsendem Lebensmut kehrt auch wieder die Stimmung. Auf einer Wiese rasten wir. Die Ruhe dieses Morgens tut unseren abgespannten Nerven gut. Jenseits liegen die Trümmer von Garnemont und Denicourt. Abgelöste Infanteristen gehen unten durch die Mulde. Drüben am Hang schießt ein schweres Geschütz. Wir erheben uns und gehen weiter unserem Quartier zu. Heute ist Sonntag und die Front liegt im Nebeldunst.